Ja, wir haben ebenso eben einige Anbetungslieder gesungen. Zumindest kam das Wort Anbetung oder entsprechende Synonyme, also andere Worte, in den Liedern vor. Die Frage ist aber immer, die sich mir stellt, haben wir das auch gemacht? Im Prinzip hat der festgestellt, dass sich das auch aufbaute, das eine auf das andere. Anbetung. Gebete kommen einem im Alltag eher über die Lippen als Lobpreis, als Anbetung. Klar, es gibt auch so viele Dinge, die uns beschäftigen, die uns Sorgen machen, und manches läuft schief in dieser Welt. Aber König David war ganz anders. Er hatte das Geheimnis für eine ganz echte Beziehung mit Gott entschlüsselt. König David war ein Anbeter, und im Psalm 63 in den Versen 3 bis 9 schreibt er zum Beispiel: Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben, darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet emporhoben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts im Bett liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind dann nur bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Ich preise dich. Unter deinem Schutz bin ich sicher geborgen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. König David hat noch ganz viele ähnliche Aussagen in dem Psalm für uns hinterlassen. Ich muss eingestehen, dass ich seit Jahren damit ringe, herauszufinden, was Anbetung und viele sagen Lobpreis überhaupt ist, beziehungsweise wie man das macht. Wie jeder von uns das macht. Und da müssen wir jedem, den Jungen anders als den Älteren, eine eigene Art und Weise zugestehen. Obwohl ich viele Jahre meines Lebens als Christ versucht habe, Gott irgendwie anzubeten, blieb dieses dumpfe Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so recht weiß, was Anbetung überhaupt heißt im Praktischen. Ich habe den leisen Verdacht, dass es nicht nur mir so geht. Unsere Generation schreit geradezu nach Anbetung. Anbetungslieder textlich ganz stark und würdevoll vorgetragen, Anbetungsabende, Anbetungsteile im Gottesdienst wie eben und viel mehr, alles wird irgendwie zu diesem Thema angeboten. Und es gibt in Australien eine riesengroße Gemeinde, die am Sonntagmorgen, also auch heute, die haben ja schon wieder Abend, hinter sich haben. Da sind bestimmt 22.000, 25.000 Menschen zu diesem einen Gottesdienst zusammengekommen. Der dauert bummelig 2,5 Stunden. Dort wird 1,5 Stunden nur gesungen und angebetet. Die Hillsong-Gemeinde. Wunderbar. Ich denke, es ist eine ganz wichtige Erfahrung von Anbetungsgottesdiensten oder ähnlichen Veranstaltungen, dass viele Menschen zum ersten Mal mit dem liebenden und heilenden Gott in Berührung kommen. Und was kann an dieser Stelle besser sein als dieses alte Philipperprinzip: Komm und sieh, komm und spüre, erlebe das selber. Dennoch habe ich den Eindruck, dass viele Christen in unserer Generation nicht so recht wissen, was Anbetung ist, was Anbetung wirklich bedeutet und wie man es vor allen Dingen praktiziert. Das ist ja das Entscheidende. In einer christlichen Zeitung war vor einiger Zeit zu lesen: Nach einer Umfrage sehnt sich der durchschnittliche Gottesdienstbesucher am meisten nach Anbetung. Es wurde auch festgestellt, dass viele Gottesdienstbesucher über die Art und das Erlebnis der Anbetung unzufrieden sind. Die meisten Gottesdienstbesucher beklagen die Tatsache, dass sie die Nähe und Gegenwart Gottes in der Anbetungszeit zu wenig spüren. Da sie nicht darin geschult sind, wie man recht anbetet, sind sie über ihre Unfähigkeit sehr frustriert, mit Gott auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren, aber sie wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Vielleicht hilft dieser Morgen, etwas dagegen anzusteuern. Denn diese Hilflosigkeit über die Bedeutung und Praxis von Anbetung, die finde ich bei so vielen. Ich weiß hier noch nicht, wie es dir dabei geht. Seit den letzten 14 Jahren nehme ich alle 2 Jahre an einem ganz großen christlichen Kongress teil. Es hängt auch ein Werbeplakat hier in der Zwischentür. Nächstes Jahr im Februar ist dieser große Kongress in Hannover. Die einzelnen Themenblöcke dauern immer so gut 90 bis 105 Minuten und ein großer Teil dieser Zeit haben wir damit verbracht, sogenannte Anbetungslieder zu singen. Nun mit 7, 8 oder 12.000 Menschen in einer großen Halle das zu erleben, das ist wahrlich ein Gänsehauterlebnis. Warum? Weil es wirklich echt ist. Weil es kein aufgezwungenes Jubelgeschrei oder ähnliches ist, sondern weil es also wirklich echt ist. Und dann macht der eine der Hauptredner der Konferenz in seiner Predigt sehr deutlich, dass dies nur ein Teil, ein sehr wichtiger Teil der Anbetung ist, gemeinsames Singen. Denn die Musik, das Singen und das Spielen von Instrumenten ist wahrscheinlich das einzige Element unserer Gottesdienste, welches es auch im Himmel geben wird. Nirgendwo steht in der Bibel, dass im Himmel noch gepredigt oder prophezeit wird, wohl aber musiziert und gesungen. Singen und Musik machen ist eine wesentliche Tätigkeit der Engel und der erretteten Gemeinde, um Gott zu loben. Anbetung und Lobpreis wird den Himmel erfüllen. Spürst du, was das bedeutet? Musik machen und singen ist hier auf Erden jedes Mal eine Übungsstunde für den Himmel. Ja, so ist es. Denn Musik ist ein Kommunikationsmittel, durch das wir zu Gott von Herz zu Herz sprechen und er auch zu uns. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir bei der Auswahl der Lieder auch immer wieder auf die Texte achten und genau vorher hingucken, was dort steht. Es gibt auch viele Anbetungslieder, die einfach nur fromm sind, weil sie in Kirchen und Gemeinden gesungen wird. Aber das Wort Gott und das Wort Jesus, das kommt überhaupt nicht vor, also kann ich sie auch in der Kneipe singen. Ja, denn es ist halt ein Kneipenlied, was über Liebe handelt. Aber es hat keinen Bezug mit Gott. Wir sollten sehr genau darauf achten. Lobpreis und Anbetung sind Ausdrucksformen meines Glaubens an Jesus Christus. In der Anbetung erweise ich als durch Jesus Christus an Gott gläubiger Mensch immer Gott die Ehre. Ich rühme ihn für seine Taten, die er mir zugedacht hat. In der Anbetung verehre ich Gottes Wesen. Und die Frage ist, tust du das? Anbetung ist also keinesfalls etwas Unpersönliches oder vielleicht nur Oberflächliches. Anbetung drückt die intime Beziehung aus, die du mit deinem Gott hast, beziehungsweise haben kannst oder haben solltest. Das ist Anbetung. Die Psalmen berichten eine ganz große Anzahl von diesen persönlichen, geradezu intimen Äußerungen. Gott zu singen ist also immer Ausdruck unseres Innersten. Überleg das mal. Gott zu singen ist dein Ausdruck, wie es dir innen drin geht. Was bedeutet also das Wort Anbetung? Im griechischen Wort, das griechische Wort heißt proskuneo. Und dieses Wort ist zusammengesetzt aus 2 Worten. Zunächst mal pros. Pros heißt jemanden. Nun wird's ganz spannend. Und die zweite Hälfte dieses Wortes kuneo. Kuneo heißt küssen. Jemanden küssen. Anbetung ist jemanden küssen. Bei Anbetung geht es also um die Liebe, die wir Gott gegenüber ausdrücken. Denn der Kuss ist ein äußerer Ausdruck, ist ein Erkennungszeichen unserer Liebe einem anderen Menschen gegenüber. Das ist so, seit Jahrtausenden. Im Hebräischen gibt es 7 verschiedene Worte für Lobpreis bzw. Anbetung. Leider wurden sie in den meisten Bibelübersetzungen nur mit Preis oder mit Lob übersetzt. Dabei bedeutet jedes einzelne Wort etwas ganz Spezielles. Zunächst mal Todah. Dankopfer oder Lobopfer, Dank- oder Lobpreis opfern, Gott mit erhobenen Händen danken, ein Chor der Anbetung anstimmen, zum Beispiel Psalm 50, wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Oder Jedah. Bedeutung haben zwei verschiedene Dinge. Preisen, die Hände hochwerfen, bekennen, wie Gott ist und was er tut, und das Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott. Psalm 105, preist den Herrn und ruft seinen Namen aus, verkündet all seine großen Taten allen Völkern. Als nächstes Barach. Gott segnen. Das heißt, Gott segnet nicht nur uns. Segne du einmal Gott. Darüber freut er sich. Dank und Lob bringen, weil er die Überfülle gegeben hat. Gott kniend anbeten bedeutet es. Psalm 34, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Halal. Gott rühmen, ihn preisen, jauchzen, laut rufen und schreien, ihm das entgegenschreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Das wird ausgedrückt im Psalm 148. Halleluja, lobt den Herrn, lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe, lobt ihn, ihr himmlischen Heere, lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne. So zieht sich das durch diesen ganzen Psalm hindurch. Ein einziger Jubelschrei. Das nächste Wort, Sama. Gott mit Instrumenten preisen, ob das nun ein Klavier, ein Flügel, eine Orgel, eine Gitarre oder ein Blasinstrument ist. Ihn gekonnt mit Saiten preisen, Harfe zum Lob Gottes spielen. Psalm 150 spricht von verschiedensten Elementen. Halleluja, lobt den Herrn, lobt Gott in seinem Tempel, lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Telila, Aufforderung, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen und lautes Sprechen kann damit gemeint sein. Ein festlicher Jubel. Dieses Wort drückt immer den Glaube aus und Freude. Psalm 48, in jedem Land kennt man deinen Namen, dein Ruhm reicht bis an die Enden der Erde. Oder Schabach, der Lobpreis, und jetzt kommt die ganz andere Richtung. Eine sanfte, stille Anbetung, wo die Kraft und die Herrlichkeit Gottes ganz deutlich wird, wo Gott für seine Taten gepriesen wird, wo wir ihm gratulieren können für das, was er für uns getan hat. Still und sanft. Psalm 63, deine Liebe bedeutet mir mehr als all mein Leben, darum will ich dich loben. In einer Zeitepoche, wo es überwiegend darum geht, was kriege ich, ist immer die Frage, was habe ich davon? Nicht bei allem. Damit machen die Firmen ja auch Werbung. Bei uns ist es noch billiger. Was kriege ich davon? Ich spare. Ich kriege noch bessere Ware für noch weniger Geld. Es geht nur darum, was ich kriege. Was habe ich davon? Bei dem sich alles meistens um einen selber dreht, ist es wichtig zu schauen, was wir unserem Gott zu geben haben. Was kannst du deinem Gott geben? Was kannst du deinem Gott bringen? Anbetung. Leute, das ist was. Wir können unserem Gott, diesem Schöpfer Himmels und der Erden, etwas bringen und der freut sich darüber. Das ist Anbetung. Anbetung ist nun mal ein sehr wichtiges Element in meinem, in deinem Glaubensleben. Und wenn Anbetung bei dir in deinem Leben als Christ fehlt, dann solltest du möglichst schnell mit einem Bruder oder einer Schwester über dieses Problem sprechen. Das ist ganz wichtig, dass das Element Anbetung in deinem christlichen Leben wirklich vorkommt. Eine gute Methode, so einen Begriff näher zu erforschen und zu betrachten, ist das Gesetz der ersten Erwähnung. Man nimmt also die Konkordanz oder wie ich den Computer mit dem rechten Programm und sucht im Alten und Neuen Testament die jeweils erste Stelle heraus, wo dieser Begriff vorkommt, und da bin ich natürlich fündig geworden. Im Alten Testament, erstes Buch Mose, Kapitel 22, Vers 5. Das ist also die Geschichte von Abraham, wie Gott ihn beauftragt, seinen einzigen Sohn zu opfern. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht oder gar nicht Abraham die Nacht vorher geschlafen hat. In der Frühe steht er auf, packt einen Esel mit Holz und steckt ein scharfes Messer ein, nimmt seinen Sohn, der nicht weiß, um was es geht, und sie ziehen hinaus in die Berge. Ein paar Diener kommen mit, wie das damals üblich war. Und da sagt Abraham zu seinen Dienern in Vers 5, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Kannst du dir das vorstellen? Der Vater hat den Auftrag von Gott gekriegt, seinen Sohn zu opfern. Der steht neben ihm, vor ihm stehen seine Diener und er sagt, bleibt ihr hier, ich brauche keine menschlichen Zeugen. Er nimmt seinen Sohn in den Arm und sagt, wir gehen dorthin, um Gott anzubeten. Der Auftrag, den er hatte, lautete anders. Im Neuen Testament, Matthäus 2, Vers 11, auch hier, ist die Geschichte, wo Jesus gerade eben geboren ist. Maria und Josef sind in dieser ärmlichen Unterkunft, da ist also das Viehzeug auch noch ganz in der Nähe. Und dort heißt es eben, sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann kommen diese reichen Leute und bringen ihre Schätze. Was bedeutet hier jeweils Anbetung? In beiden Berichten fällt auf, dass Anbetung etwas mit Ehrfurcht vor beziehungsweise einer tiefen Wertschätzung für Gott zu tun hat. Als Abraham mit seinem Sohn Isaak auf den Berg ging, um Gott anzubeten und seinen Sohn zu opfern, rief der Engel des Herrn im allerletzten Moment zu, halt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun erst. Als Gott sah, dass sein Diener Abraham wirklich zum allerletzten für ihn bereit war, für Gott. Es war die Gottesfurcht, die Abraham motivierte, Gott anzubeten. Gottesfurcht ist nicht Angst, auf keinen Fall, sondern das ehrfürchtige Erkennen der Größe des Gegenübers. Und im Neuen Testament, als die Weisen aus dem Morgenland nach monatelanger Reise in Bethlehem ankamen und das Kind in der Krippe liegen sahen, da fielen sie nieder, öffneten ihre Schätze. Obwohl Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nichts getan hatte, denn er war ja noch ein ganz, ganz kleines Baby, beteten diese erwachsenen und sehr gelehrten Astronomen Jesus an und zeigten so ihre ganz tiefe Wertschätzung. Wertschätzung vor einem Säugling. Anbetung ist also etwas Wertvolles geben. Diese tiefe Ehrfurcht und Wertschätzung bewirkt etwas im Anbeter, nämlich etwas ganz Wertvolles, sogar mein Liebstes Gott hinzugeben. Denkt an Abraham, wollte Gott anbeten, indem er sein Liebstes, seinen Sohn, hergeben wollte. Vielleicht rutschst du jetzt etwas unruhig auf deinem Stuhl hin und her, weil du genau weißt, was du eigentlich hier geben sollte. Ich weiß, wovon ich rede. Was ist dein Liebstes? Dein Job? Deine technischen Errungenschaften? Dein Sport und die daraus entstandene Medaillensammlung? Dein Freund oder deine Freundin? Oder dein eigener Körper? Abraham war bereit, seinen Sohn zu geben. Die Weisen übergaben ihre Schätze. Es gibt an dieser Stelle ein wunderbares englisches Anbetungslied. Der Refrain einmal hier in Deutsch. Wenn die Musik verklungen ist und alles losgelassen ist, komme ich einfach zu dir. Ich sehne mich danach, etwas zu sein, das würdig genug ist, dein Herz zu preisen. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied an sich ist nicht, was du von mir möchtest, Du suchst viel tiefer innen, durch die sichtbaren Dinge hindurch, schaust du in mein Herz. Das Lied heißt auf Deutsch Herz der Anbetung, traumhaft. Anbetung hat also damit zu tun, aus Ehrfurcht und Wertschätzung etwas aufzugeben, Gott etwas darzubringen, Gott etwas hinzugeben. So wahr, so biblisch, so richtig die Erkenntnis sein mag, dass Anbetung mit Ehrfurcht, Wertschätzung und mein liebstes Geben zu tun hat, so wenig können damit viele im Alltag etwas anfangen. Viele theologische Richtigkeiten leuchten mir ein, nur weiß ich oft nicht, wie man sie im Alltag praktiziert. Und so frage ich dich, so frage ich mich, wie praktiziere ich also Anbetung? Weil Anbetung nicht nur das Singen von Liedern ist. Nach Johannes 4 in den Versen 23 und 24, ich weiß, dass ich Gott den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten soll und er mir auch beides zukommen lässt. Hier sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen, unsere Lippen bringen Anbetung zum Ausdruck. Vielleicht bete ich ja Gott nur mit den Lippen an, jedoch nicht mit dem Herzen und kriege gar nicht mit, was ich da eigentlich singe. Ich singe, Jesus, ich liebe dich, das ist ein ausgedachter Text, und denke, kann dieser Kerl da zwei Reihen vor mir nicht endlich einmal aufhören, nicht mehr rumzuhampeln. Ja, das ist die Praxis. Ganz zu schweigen von der Frage, ob ich zu Gott singe. Wenn ich allerdings zu meinem König singe und ihn anbete, sollte es auch eines Königs würdig geschehen. Unser Mund soll Gott ehren, das ist Anbetung, denn es heißt in Hebräer 13, Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Die Lippen. Wir meinen oftmals, dass es doch wichtiger wäre, was in unserem Herzen geschieht. Und es stimmt auch, dass der Mensch auf das Äußere sieht und Gott das Herz ansieht. Aber obige Stelle zeigt eben auch, dass es Gott wichtig ist, dass wir das, was in unserem Herzen ist, auch über unsere Lippen nach außen transportieren. Und wenn nie etwas über unsere Lippen kommt, was Gott ehrt oder was Gott groß macht, dann zeigt dies nur, wie wenig wirklich vom Herrn Jesus Christus in unseren Herzen ist. Aber unser Leben soll Gott ehren und wir sollen es zum Ausdruck bringen. Zum anderen, unser Leben bringt zum Ausdruck, wen ich verehre. Einmal die Lippen und dann unser ganzes Leben. Dieser Aspekt ist nicht minderwertig. Wichtig, unsere Anbetung kommt durch unser Leben zum Ausdruck. Durch unser Verhalten gegenüber unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn, Ehepartner, Kinder, Klassen oder Studienkameraden. Wir können unsere Wertschätzung, unsere Verehrung für Gott, ihn gegenüber zum Ausdruck bringen. Wie geschieht das? Ich denke, das ist einfach, indem ich mein Leben nach der Bibel ausrichte und dadurch anerkenne, dass Gott Herr ist in meinem Leben. Die Frage ist immer nur, willst du das überhaupt? Es kann ja sein, dass du mit den anderen gar nichts zu tun haben willst. Lässt du das also gar nicht erst zu? Hast du diese persönliche Beziehung zu Gott, also weißt du grundsätzlich um den Zeitpunkt deiner Bekehrung, deiner Entscheidung für Jesus Christus, ich bitte dich, tu das nicht so einfach ab. Nutze so einen Sonntag, um diese Sachen zu klären. Anbetung ist mein Dank gegenüber Gott nicht für das, was er für mich getan hat, sondern vielmehr, wer er ist. So wird wahre Anbetung immer auch von Respekt, Ehrfurcht und einer gewissen Demut geprägt sein, sowie von einer inneren Dankbarkeit und Freude. Jede Anbetung ist auf Gott und den Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Was will ich damit sagen? Es geht in der Anbetung zuerst um Gottes Interessen. Es geht zuerst um Gottes Eigenschaften und um Gottes Wesen. Das ist wichtig bei Anbetung. Es geht nicht zuerst um unsere Errettung, sondern es geht um den Erretter. Es geht nicht um unsere Heilung, sondern um den Heiler. Es geht auch nicht um die Schöpfung, sondern es geht um den Schöpfer. Wir fragen nicht, was könnte die Anbetung uns bringen, sondern sie fragen, was bringt die Anbetung unserem Herrn? Beispiel eines Gebets. Herr, wir sind begeistert von der Schöpfung. Wir sind begeistert von den Blumen, von den Wäldern, von den Tieren. Danke, dass du es uns so gut gehen lässt und wir uns daran erfreuen können. Das ist sicher ein ganz berechtigtes Gebet, aber es umfasst nicht in erster Linie Anbetung, weil es eben eher auf uns Menschen gerichtet ist und sich mit dem beschäftigt, was wir empfangen haben und worüber wir uns freuen. Es ist eigentlich mehr Danksagung als Anbetung. Ein anbetendes Gebet wäre zum Beispiel: Herr, du bist so groß, deine Macht reicht so weit, dass du mit einem Wort sprachst und die Welt ins Dasein riefst. Wir loben dich für deine Kreativität und dein Einfallsreichtum. Wir staunen einfach über deine Allmacht und wir sind begeistert von dir als Schöpfer. Hier haben wir es sicher eher mit einem anbetenden Gebet zu tun. Im ersten Gebet beschäftigen wir uns mit der Schöpfung, im zweiten Gebet mit dem Schöpfer. Das ist der Unterschied zwischen Danksagung und Anbetung. Und das sind nun mal zwei verschiedene Elemente. Obwohl es hier auch Übergänge gibt und das eine mit dem anderen auch verbunden werden kann, und ich will hier auch nicht kleinkariert oder formalistisch sein, der Unterschied muss uns aber irgendwie auch mal bewusst werden. Deshalb tun wir gut daran, wenn wir uns in unserer Anbetung in besonderer Weise mit dem Leben und dem Sterben unseres Herrn Jesus Christus beschäftigen und natürlich auch mit seinem siegreichen Auferstehen. In Johannes 4, diese faszinierende Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, da sagt Jesus zu der Frau: Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott sucht solche als seine Anbeter. Er sucht auch heute noch Menschen, die sich von dem Herrn Jesus Christus begeistern lassen, die sich einfach freuen können an dem Herrn Jesus Christus und die Freude des Vaters über seinen Sohn teilen. Das Herz des Vaters, also Gott, verlangt geradezu nach solchen, die sich mit ihm freuen. Er sucht jetzt, gerade jetzt, in diesem Augenblick, dich als Anbeter zu gewinnen. Viele Christen sind einfach damit zufrieden, dass der Herr Jesus Christus sie gerettet hat, dass sie nicht mehr in die Hölle kommen. Aber das war nicht das Ziel, warum sie gerettet wurden. Das erstaunt dich vielleicht, aber so ist es. Das Ziel jeder geretteten Person sollte sein, dass sie selbst Gott anbetet und dass ein weiterer Anbeter für Gott gefunden wird. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann ist das sehr schön für diesen Menschen und für die Gemeinde und natürlich auch für den Himmel. Denn wenn ein Mensch gerettet wird, dann machen die Engel erstmal eine Party. Die feiern permanent. Jeden Tag entscheiden sich auf dieser Erde um die 20.000 Menschen für Christus. Jeden Tag. Meistens in den Ländern, wo der Druck, ein Christ zu sein, am größten ist. Nicht hier im friedevollen Westen. Nein, nein. In den Ländern, wo es eine Straftat ist, Christ zu sein. Ja, große Freude kommt im Himmel auf über jede Entscheidung. Aber Gott eine Freude zu machen, und die machen wir ihm, wenn wir uns mit ihm an dem Herrn Jesus freuen und ihn groß machen. Das wird in Ewigkeit so sein, und damit dürfen wir schon heute, hier und jetzt beginnen. Anbetung und alles, was dazugehört, ist immer eine Übstunde für die Ewigkeit, eine Vorbereitung. Wir kommen nicht unvorbereitet in den Himmel. Wir dürfen heute schon unseren Vater Gott eine Freude machen. Wie? Indem ich ihm sage, dass ich ihn lieb habe. Ihr lieben Eheleute, ihr jungen Verliebten, ihr kennt das, wenn euer Partner euch sagt, ich liebe dich. Man muss nicht immer Rosen schenken oder was anderes, sondern man kann das einfach auch in einem Wort zum Ausdruck bringen. Das ist Freude. Deine Liebe zu Gott ist deine persönliche Anbetung. In der Bibel steht, wir können aber Vater sagen. Das ist die erste und liebende Anrede zu Gott. Zeige Gott deine Liebe und Wertschätzung. Ich denke, eins der schönsten Beispiele von Anbetung ist aufgeschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbaren Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht, sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl eingerieben. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, der sogar Sünden vergibt? Jesus sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh in Frieden. Ihr Lieben, die Haltung dieser Frau, diese tiefe Wertschätzung dieser Frau Jesus gegenüber, das ist Anbetung. Praktizierte Anbetung. Ich glaube, diese Frau hat erkannt, wozu Gott sie geschaffen hat, nämlich zur Gemeinschaft mit ihm. Mit ihm selbst, mit Gott, durch Jesus. Im Gegensatz zu Simon, dem Pharisäer, stand ihr keine Religion im Weg, um Gott anzubeten. Diese Frau wusste in diesem Moment nur ganz wenig über Jesus, aber sie hat in Jesus Gott gesehen. Christsein bedeutet immer, Begegnung mit Gott zu haben. Übrigens, auch diese Frau gab, so wie die Weisen aus dem Morgenland und Abraham, das Beste, was sie hatte. Sie verwendete eine Flasche voll mit Alabaster, eine sehr wertvolle Salbe. Es ist wahrscheinlich so, dass Anbetung immer damit zu tun hat, Gott alles, Gott das Beste zu geben. Und ich wünsche dir, dass du durch dein Leben, durch das, was heute durch dich geschieht, die Größe Gottes sichtbar wird und so sein Name durch dich verherrlicht wird. Nimm dies auch mit in die kommende Woche und in die vor dir liegende Zeit und bete Gott durch dein Leben an, indem du deutlich machst, wer er ist. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, was hindert uns, den Aufbruch heute zu wagen und unser Leben eine neue Richtung zu geben? Was hindert uns, dem Ruf deiner inneren Bilder zu folgen und endlich so zu leben, wie du, Herr, dir das mit uns vorgestellt hast? Gib uns allen den Mut, dass wir uns aufmachen, die notwendigen Kräfte der Veränderung ohne eigene Vorbedingung als Geschenk deiner Gnade anzunehmen. Und öffne uns die Augen, damit wir sehen, wie oft du, Herr Jesus Christus, in unserem Leben schon gewesen bist.